Autoreifen magisch ist. Ich hör, dass jeder mal rausgehen. Jetzt aus dem Haus gehen, komm schon weg, dein Arsch, mein Baby, und ich bin. Könntest wieder mal rausgehen. Jetzt ist aus dem Haus gehen, komm schon, beweg dein Arsch. Du hängst den ganzen Tag in der Bude ab. Komm ich abends heim, sitzt du immer noch da, wo du morgens saßt, und ich bin. Könntest wieder mal rausgehen, öfters aus dem Haus gehen, komm schon, beweg dein Arsch, mein Baby. Schon beweg dein Arsch, mein Baby, ich bin. Könntest wieder mal rausgehen, würdest aus dem Haus gehen. Komm schon, beweg dein Arsch, wenn du doch wenigstens mal die paar Schritte zum Kühlschrank machen würdest und dir vielleicht ein frisches Bier besorgen könntest, das wäre doch mal was. Dann würdest du dich auch freuen. Und alle hier werden ganz, ganz, ganz, ganz, ganz erstaunt, denn ich bin wieder mal rausgehen. Jetzt aus dem Haus gehen, komm schon, beweg dein Arsch, mein Baby. Ich bin wieder mal rausgehen. Jetzt aus dem Haus gehen, komm schon, beweg dein Arsch, mein Baby. Schon weg dein Arsch. Und dann gehst du gleich zu dem Laden um die Ecke und dann kaufst du dir ein Duschgel und eine Zahnpasta. Und dann gehst du gleich hier unter die Dusche und dann gehen wir richtig feiern, Baby. Dann gehen wir richtig kaputt, mein Baby. Sollte drin bleiben und der Band zu hören. Thank you.